Die Uranohren. Es lebte einst ein Ingenieur, ein Kosmogoniker, der Sterne leuchten machte, um das Dunkel zu besiegen. Im Andromeda-Nebel traf er ein, als dort noch alles voll schwarzer Wolken war. Er drehte sogleich einen großen Wirbel, der lief an, und nun zückte der Kosmogoniker seine Strahlen. Er hatte deren drei, den roten, den violetten und den unsichtbaren. Mit dem ersten entzündete er die Sternkugel und sie wurde sogleich zum roten Riesen. Aber im Nebel tagte es nicht. Der Ingenieur stach den zweiten Strahl in den Stern, da wurde er weiß. Der Kosmogoniker sagte zu seinem Lehrling, »Bewach ihn mir!« Er selbst aber ging andere anfachen. Der Lehrling wartete 1000 Jahre und abertausend. Der Ingenieur kam nicht zurück. Der Lehrling bekam das Warten satt. Er schneuzte den Stern. Und statt weiß wurde er blau. Das gefiel dem Lehrling. Er meinte schon, alles zu können. Er wollte nochmals schneuzen, doch er versenkte sich. Er suchte in dem Döschen, das der Kosmogoniker zurückgelassen hatte. Da war aber nichts drin. Schon allzu sehr gar nichts. Selbst den Boden sah der Lehrling nicht. Er vermutete, dies müsse der unsichtbare Strahl sein und wollte den Stern damit stupsen, wusste aber nicht wie. So nahm er denn das ganze Döschen und schleuderte es ins Feuer. Da schimmerten alle Wolken der Andromeda auf, als wären mit 100.000 Sonnen entbrannt, und es wurde taghell im ganzen Nebel. Der Lehrling war entzückt. Doch seine Freude war kurz, denn der Stern zerbarst. Da sauste der Kosmogoniker herbei, der die Bescherung sah. Weil er aber nichts vergeuden wollte, fing er die Flammen ein und formte daraus Planeten. Den ersten schuf er aus Gas, den zweiten aus Kohle. Für den dritten blieben ihm nur mehr die schwersten Metalle, also wurde das eine Aktinidenkugel. Der Kosmogoniker presste sie zusammen, ließ sie fliegen und sagte, »In 100 Jahrmillionen komme ich wieder, dann werden wir ja das Ergebnis sehen.« Und er flitzte fort, um den Lehrling zu suchen, der ihm aus Angst entlaufen war. Auf jenem Planeten aber, er hieß Actinuria, entstand das große Reich der Palatiniden. Deren jeder war so schwer, dass sie nur die Actinuria tragen konnte. Auf jedem anderen Planeten brach der Boden unter ihnen zusammen, und wenn sie schrien, stürzten die Berge ein. Doch zu Hause traten die Palatiniden ganz zart auf und wagten nicht laut zu sprechen. Denn ihr Beherrscher Architor war unermesslich grausam. Aus einem Platinberg war das Schloss gehauen, worin er wohnte, und jede der 600 riesigen Hallen beherbergte eine seiner Hände, so groß war er. Das Schloss konnte er nicht verlassen, dafür hielt er überall Spione, so argwöhnisch war er. Auch seine Raffgier plagte die Untertanen. Die Palatiniden benötigten nachts weder Lampen noch Feuer, denn alle Berge des Planeten waren radioaktiv, und bei Neumond hättest du Stecknadeln zählen können. Tagsüber, wenn die Sonne gar zu lästig fiel, schlief das Volk in den Katakomben seiner Berge. Nur nachts versammelte es sich in den metallenen Tälern. Doch der grausame Architor ließ Uranbarren in die Kessel werfen, worin sonst Palladium und Platin geschmolzen wurden. Dann erließ er eine Bekanntmachung für das ganze Reich. Jeder Palatinide musste ins Königsschloss kommen und sich eine neue Rüstung anmessen lassen. Jedem wurden Achselstücke angelegt, Spitzhelm, Handschuhe, Beinschienen und Visier. Und all dies leuchtete von selbst, denn diese Kleidung war aus Uranblech gemacht. Am stärksten aber leuchteten die Ohren. Nun konnten die Palatiniden nicht mehr gemeinsam Rat halten, denn wenn der Volksauflauf zu dicht gedrängt war, explodierte er. Sie mussten ihr Leben einsam verbringen und einander in weitem Bogen ausweichen, immer in Angst vor der Kettenreaktion. Architor aber freute sich an der Betrübnis seiner Untertanen und legte ihnen immer neue Abgaben auf. Seine Münzstätten im Herzen der Berge prägten Bleidukaten, denn Blei war das seltenste auf der Actinuria und hatte den größten Wert. Große Not litten die Untertanen des üblen Herrschers. Manche wollten einen Aufstand gegen Architor entfachen und verständigten sich zu diesem Zweck in der Gebärdensprache. Aber es kam nichts dabei heraus, denn immer fand sich einer, der schwerer von Begriff war. Der näherte sich den übrigen, um zu fragen, wovon die Rede sei, und infolge seiner langen Leitung flog sofort die ganze Verschwörung in die Luft. Auf der Actinuria gab es einen jungen Erfinder namens Pyron, der aus Platin so feine Drähte ziehen gelernt hatte, dass daraus Netze geknüpft werden konnten, worin sich die Wölkchen verfingen. Nachdem er den Drahttelegraphen erfunden hatte, zog Pyron schließlich einen Draht so fein aus, dass gar keiner mehr da war. Und so entstand der drahtlose Telegraph. Hoffnung überkam die Bewohner der Actinuria. Sie meinten, nun werde sich glücklich eine Verschwörung einfädeln lassen. Doch der schlaue Architor hörte alle Gespräche ab. Je einen Platinleiter hielt er in jeder seiner 600 Hände. Demzufolge wusste er, was seine Untertanen redeten. Und wenn ein Wort wie Aufstand oder Meuterei bis zu ihm drang, dann sandte er sogleich Kugelblitze aus und sie verwandelten die Verschworenen in eine Feuerpfütze. Pyron beschloss, den üblen Herrscher zu überlisten. Im Gespräch mit Freunden sagte Pyron statt Aufstand nur noch Absatz und statt Konspirieren Schustern. So bereitete er die Erhebung vor. Architor aber wunderte sich, warum sich wohl seine Untertanen mit eins so auf die Schuhmacherei geworfen hätten. Denn er wusste nicht, dass sie Pfählen meinten, wenn sie sagten, über den Leisten schlagen, und dass drückende Stiefel seine Tyrannei bedeuteten. Doch die Leute, zu denen Pyron sprach, begriffen ihn nicht immer, denn seine Pläne konnte er ihnen nicht anders kundtun als in verschusterter Sprache. Er erklärte ihnen alles bald so und bald so, und als sie begriffsstutzig blieben, telegrafierte er einmal unbedacht »Plutonium versohlen«, so, als sollten daraus Sohlen geschnitten werden. Aber da entsetzte sich der König, denn Plutonium ist dem Uran am nächsten verwandt, Uran wieder dem Thorium und Architor lautete der eigene Name des Königs, also entsandte er sogleich die Panzergarde. Sie nahm Pyron fest und warf ihn vor dem König auf die Bleifliesen. Pyron gestand nichts. Dennoch sperrte ihn der König in einen festen Palladiumturm. Den Palatiniden entschwand alle Hoffnung. Doch die Zeit war um und der Kosmogoniker, der Erbauer der drei Planeten, erschien wieder in dieser Gegend. Von fern besah er die Zustände, die auf der Actinuria herrschten. »So geht das nicht«, sagte er sich. Er spann die feinste und härteste Strahlung und legte darin, wie in einem Kokon, den eigenen Körper ab, auf das er hier des Besitzers Rückkehr abwarte. Er selbst nahm die Gestalt eines armen Trossknechtes an und stieg auf den Planeten nieder. Als die Dunkelheit herabgesunken war und nur die fernen Berge in kaltem Ring das Platintal erhellten, wollte der Kosmogoniker an Architors Untertanen herantreten. Sie aber entwichen höchst bestürzt. Sie befürchteten ja eine Uranexplosion. Bald dem, bald jenem rannte der Kosmogoniker vergeblich nach. Er verstand nicht, warum alle vor ihm flohen. So streifte er denn auf den Hügeln umher, die wie Ritterschilde aussahen, und lenkte die klingenden Schritte zuletzt an den Fuß des Turmes, worin Pyron vom König in Ketten gehalten wurde. Durchs Gitter gewahrte Pyron den Kosmogoniker. Und der schien ihm anders als alle Palatiniden, obgleich an Gestalt ein simpler Roboter. Denn im Finstern leuchtete er kein bisschen. Dunkel war er wie eine Leiche. Das kam daher, dass seine Rüstung kein Tüpfelchen Uran enthielt. Gern hätte ihn Pyron gerufen, doch der Mund war ihm zugeschraubt worden. Also rannte er den Kopf gegen die Kerkerwände und schlug Funken. Der Kosmogoniker sah dieses Blitzen, trat dicht vor den Turm und guckte durchs vergitterte Fensterloch hinein. Pyron konnte nicht sprechen. Doch mit den Ketten klirren konnte er. Und so klimperte er dem Kosmogoniker die ganze Wahrheit vor. »Dulde, warte, und du erwartest das Deine«, sprach dieser zu ihm. Der Kosmogoniker eilte ins wildeste Gebirge der Actinuria. 3 Tage lang suchte er dort Cadmiumkristalle. Und als er welche gefunden hatte, schlug er sie mit Palladiumbrocken platt. Nun hatte er Cadmiumblech. Er schnitt daraus Ohrenschützer und legte sie auf die Türschwellen aller Häuser. Die Palatiniden fanden die Ohrenschützer, wunderten sich und setzten sie gleich auf, denn es war Winter. In der Nacht erschien der Kosmogoniker bei den Palatiniden und schwang ein glühendes Stäbchen so schnell, dass es feurige Linien zog. So schrieb er in die Finsternis, »Jetzt könnt ihr einander ungefährdet nahe kommen, Cadmium bewahrt euch vor dem Urantod.« Das Volk aber hielt ihn für einen königlichen Spion und traute seinen Ratschlägen nicht. Der Kosmogoniker ärgerte sich, weil ihm nicht geglaubt wurde. Er ging ins Gebirge, sammelte dort Uranerz, schmolz das silbrige Metall heraus und prägte daraus glänzende Dukaten. Die eine Seite zeigte das lichtvolle Profil Architors, die andere das Konterfei seiner 600 Hände. Mit Uran-Dukaten beladen kehrte der Kosmogoniker ins Tal zurück. Er zeigte den Palatiniden ein Wunderding. Er warf Dukaten ins Weite, einen auf den anderen, so dass sich ein klingender Stapel formte. Und als über das Maß hinaus noch ein Dukaten auftraf, da erbebte die Luft, aus den Dukaten brach ein Lichtschein und sie wurden zur weißen Flammenkugel. Und als der Wind alles verweht hatte, blieb nur ein Krater zurück, tief in den Felsen hineingeschmolzen. Der Kosmogoniker warf nun nochmals Dukaten aus dem Sack, doch auf andere Weise. Denn jeder fortgeworfene Dukaten wurde sogleich mit einem Cadmiumplättchen bedeckt. Und obwohl der Stapel sechsmal so groß wurde wie der vorige, ereignete sich nichts. Da glaubten die Palatiniden dem Kosmogoniker, versammelten sich und fädelten sogleich mit größtem Eifer eine Verschwörung gegen Architor ein. Sie wollten den König stürzen, doch sie wussten nicht wie, denn eine Strahlenmauer umgab sein Schloss und auf der Zugbrücke stand eine Henkmaschine, wer das Kennwort nicht wusste, den schnitt sie in Stücke. Eben wurde eine neue Abgabe fällig, die der raffgierige Architor festgesetzt hatte. Der Kosmogoniker verteilte Uran-Dukaten an die königlichen Untertanen und riet ihnen damit, die Abgabe zu zahlen. Dies taten sie auch. Da freute sich der König, weil so viele leuchtende Dukaten in seine Schatzkammer wanderten. Er wusste ja nicht, dass sie aus Uran waren, nicht aus Blei. In der Nacht aber schweißte der Kosmogoniker die Kerkergitter auf und befreite Pyron. Schweigend gingen die beiden das Tal entlang und ringsum schimmerten die radioaktiven Berge, als umspanne ein Ring gestürzter Monde den Gesichtskreis. Plötzlich brach ein furchtbarer Lichtschein aus. Denn im Kern des königlichen Schatzhauses war der Uranstapel schon allzu hoch angewachsen und so kam es zur entfesselten Kettenreaktion. Die himmelhohe Explosion zerriss das Schloss und den metallenen Plumpleib des Königs. Und so gewaltig war sie, dass die 600 ausgerissenen Tyrannenhände in den gestirnten Weltraum hinausflogen. Freude kehrte auf der Actinuria ein. Pyron wurde ihr gerechter Beherrscher. Der Kosmogoniker aber kehrte ins Dunkel zurück, nahm seinen Körper aus dem Strahlenkokon und ging fort, um Sterne anzuzünden. Doch die 600 Platinhände Architors kreisen noch heute als Ring um den Planeten, dem Saturnring ähnlich, und in herrlichem Glanze leuchtend, 100-mal heller als das Licht der radioaktiven Berge. Und voll Freude sagen die Palatiniden, schaut, wie gut uns Thor den Heimweg beleuchtet. Und da ihn manche noch heute den Henker nennen, ist jener Ausspruch zur Redensart geworden und nach langem Wandern über viele galaktische Inseln auch zu uns gelangt. Und deshalb sagen wir, dem soll doch der Henker heimleuchten.